Gamer da draußen, okay? Wie gesehen, okay, oh yeah, oh, reicht für zwei Leben, okay, oh yeah, oh, ja, sowas soll's geben, okay, oh yeah, das, was wir sehen, reicht für zwei Leben. Bada boom, bada bang, sie haben Angst vor uns. Wir haben schon viel gesehen und keiner weiß mehr warum. Sagt Mario, weiß ich Bescheid. Pilze sind nicht so gut, dafür weiß ich, Äpfel sind besser, dank Crash Bandicoot. Sein Half-Life 2 kann ich ohne Hände Kisten stapeln. Dank Viva Pinata hab ich jetzt einen Garten. Call of Duty hat es mir gezeigt, Krieg ist toll. Seit den Movies bin ich so kreativ wie Uwe Boll. Ich bin tierlieb seit Worms, Armageddon und seit Battlefield. Weiß ich, meine Freunde sind wertvoll und seit Heavy Rain mach ich aus Rechnung Origami. Seit Hitman nimmt mich keiner mehr mit auf eine Party. Dead Space war ein Kindheitstraum. Oh, ich will es wieder werden, ein Astronaut. Fühlst du das gleiche wie ich? Ja, dann könnte es sein, könnte es sein, dass du ein Zocker yes bist. Okay, oh yeah, oh. Wir haben echt viel gesehen, okay, oh yeah, reicht für zwei Leben, okay, oh yeah, oh, ja, sowas soll's geben, okay, oh yeah, das, was wir sehen, reicht für zwei Leben. Bada boom, bada bang, sie haben Angst vor uns. Unser Leben, das ist unsere Kunst. Und seit Tetris bin ich bei Umzügen der beliebteste. Crysis zeigte mir, ein Anzug ist das Wichtigste. Und Bioshock brachte mich raus an die See. Final Fantasy ließ mich Geschichten erzählen. Und seit Street Fighter klär ich jeden Stress mit dem Hadoken. Und über darf ich nichts sagen, ist verboten. Ich tappe gerne im Dunkeln seit Sam Fisher. Und Solid Snake macht es mir klar, du bist alt, Digga. Silent Hill sagt keine Krankenschwestern. Und als ich da im Krankenhaus lag, da wollte ich messern. Oh yes. Seit Portland hab ich in meinem Haus keine Tür mehr. Seit GTA gibt's keine Vorfahrt und keine Gangster, yeah. Ich glaub schon, dass du Zocker bist, was du zockst nicht. F4 auf dein Leben, Job, kleiner Zockerwitz. Okay, oh yeah, oh. Wir haben echt viel gesehen, okay, oh yeah, oh. Reicht für zwei Leben. Wir sehen, reicht für zwei Leben.